Bismillah, Salat wa Salam ala Rasulillah. Amma ba'du, die 82. Frage bezieht sich, hat einen Bezug auf die 81. Frage, denn wir haben gesagt, wir müssen uns daran festhalten und seine Rechte ihm geben. Was bedeutet eigentlich an ihm festhalten und seine Rechte ihm geben? Sagt der Autor hier. Er sagt, es bedeutet ihn auswendig zu lernen. Also er nennt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die damit zu tun haben. Auswendig lernen, auch wenn es ein paar Verse ist. Eine die Fatiha und ein paar Verse, die man zum Koran lesen braucht. Oder versucht ihn am besten komplett auszulernen, auswendig zu lernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Koran auswendig kann, der wird zu ihm am jüngsten Tag gesagt werden, lies, so wie du am jüngsten, so wie du am diesseits rezitiert hast, deine letzte Stufe im Paradies ist da, wo dein letzter Vers endet. Und der Koran hat über 6000 Verse. Subhanallah. Wer diesen auswendig kann, geht über 6000 Stufen hoch. Subhanallah. Was aber wichtig ist, ist danach ihm zu folgen. Ja, ihm zu folgen. Das, was, also auch wenn du den nicht kannst, es ist, du bringt dir nichts, wenn du den Koran auswendig kannst und du folgst ihm nicht. Am besten, du kannst ihn nicht, aber du folgst ihm. Aber dazu muss man ihn lesen, ja, wie ihr hier als nächstes seid, ihn zu lesen. Tag und Nacht zu rezitieren. Denn die Rezitation ist eine Ibadah. Den Koran zu rezitieren, zu lesen, ist eine Ibadah. Und man bekommt für jeden Buchstaben 10 gute Taten. Wenn du sagst, Elif, Lam, Mim, hast du 30 gute Taten. Subhanallah. So wie es in Hadithen kommt. Er sagt, über seine Verse nachdenken. Ja. Zum Nachdenken. Allah sagt im Koran, denken Sie denn nicht über den Koran nach? Ja, denkt über den Koran nach. Und sagt dann, seid ihr wie jene sagen, oh Allah, du hast all das nicht umsonst erschaffen. Das hat alles einen Grund. Ja, das heißt, denk über das nach, was du liest. Und dann sagt er weiter, das zu erlauben, was er erlaubt hat, und das zu verbieten, was er verboten hat. Das heißt, im Folge leisten. Wenn im Koran heißt so, dann haltest du dich dran. Wenn der Koran ein Verbot kommt, dann haltest du dich dran. Gehorsam gegenüber seinen Befehlen und das Beherzigen seiner Warnung und aus seinen Lehren Nutzen zu ziehen. Das heißt, die Geschichten, die Lehren, die er bringt, dass wir daraus Nutzen ziehen. Ja? Allah subhanahu sagt, darin liegt eine große Lehre für diejenigen, die Verstand haben. Aus seinen Geschichten eine Ermahnung zu entnehmen. Das Tun der deutlichen, klaren Verse und die Hinnahme der verschiedenen und zu deutenden Verse, verschieden zu deutenden Verse, also unklaren Verse, und seine Grenzen nicht zu überschreiten. Und das kommt wieder in den speziellen Bereich der Akida rein. Also natürlich erstmal die Geschichten und die Ermahnung, wie wir auch erwähnt haben, und dann die klaren Beweise, Verse zu folgen. Wenn Allah sagt, bete nur Allah alleine, kannst du nicht sagen, ja, ich bete jetzt zwei Götter an, ich bete jetzt den Mann im Grab an, ich bete jetzt den Stein an. Nein, klare Verse, eindeutige Sachen tun. Und was du nicht richtig verstehst, die zweideutig, mehrdeutig sind, die nimmst du so, wie sie kommen, ohne es zu verdrehen, ohne zu verändern, ohne irgendwas zu interpretieren. Besonders die Sachen auf die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, wie sein Gesicht, seine Hand, sein Fuß, sein Sehen, sein Hören, sein Sein überhaupt, all diese Sachen, ohne die Grenzen zu überschreiten. Ihn zu verteidigen gegen Verfälschungen und falsche Interpretationen. Verfälschungen, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt ihn. Falsche Interpretationen, ja, da können wir inshallah ta'ala anpacken und da mitwirken, dass wenn falsche Interpretationen kommen, besonders von Nicht-Muslimen, dass wir dagegen stehen und sagen, nein, so und so und so ist das gemeint, denn den Koran, die erklären auch die Muslime und von denen die Gläubigen, die Wissen haben, die in diesen Koranwissenschaften arbeiten, oder in Tafsir-Wissenschaften arbeiten, die erklären uns diese Sachen. Mit all seinen Bedeutungen aufrichtig zu sein, so wie ihn bewusst zu predigen. Ja, also so die Bedeutungen zu kennen, so gut es geht, und ihn korrekt den Leuten weiter zu übermitteln. Na, das ist bezüglich dem Festhalten am Koran. So haltet man am Koran fest, dass du sozusagen den Koran lebst. So wie Aisha, dem Prophet, also wo Aisha gefragt wurde über den Propheten, wie war er? Er sagte, liest du den Koran? Hat sie gesagt, ja, sagte der Prophet war der laufende Koran auf der Erde. Er war der Koran. So müssen wir natürlich sein. Ja? Und der Prophet ist uns das beste Vorbild. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.